passiert. Die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, ist folgendes. Warum hier in Liechtenstein? Und ich werde euch das ganz simpel und einfach erklären. Ich bin eine Person, die nichts aus dem Fleisch machen will. Nichts, nichts, nichts, nichts. Wenn ich nicht weiß, dass es das ist, was der Herr für mich hat, dann lasse ich es lieber. Und auf der anderen Seite, wenn ich sehe, dass da göttliche Verknüpfungen sind, dann ehre ich dich. Ehre ich diese Beziehungen und diese Verknüpfungen. Und das war hier mit dem Glaubenszentrum Liechtenstein, war es ganz genau so auf diese Art und Weise. Ich kam das erste Mal in 2014 hierher. Zuvor wurde ich mehrmals angefragt, ob ich hier nicht dienen kann, ob ich vielleicht hier mal predigen kann. Und ich habe immer abgesagt. Ich habe gesagt, nein, aus meinen eigenen persönlichen Gründen. Aber dann auf jeden Fall im 2014er Jahr sagte der Herr zu mir, dieses Jahr gehst du. Und ich habe ihnen dann nicht gesagt, hey, ich kann jetzt kommen, sondern ich habe dann einfach gewartet. Und wiederum kam die Anfrage, könntest du nicht? Und dann war ich hier. Es war im Juli 2014. Ich war hier mit einem Team hier. Du kannst dich noch gut erinnern. Ja, ich mich auch noch gut an dich. Und dann kamen wir eben hierher. Ich war mit Debbie, war mit damals. Zwei Pastoren aus Brasilien waren mit. Ein Freund, so artgeistlicher Sohn aus Amerika, flog extra rüber. Eine junge Dame aus Österreich. Und wir kamen hier und in dem Augenblick, wo ich hier ankam, wusste ich, ich wusste, das ist eine göttliche Verbindung. Das wusste ich. Da gab es für mich keinen Zweifel in meinem Herzen. Und daher ehre ich eben auch diese göttliche Verbindung. Und wir haben ja viele Anfragen von, nicht nur von Deutschen, auch von der ganzen Welt. Ich könnte, wenn ich wollte, jede Woche zweimal auf irgendeiner Konferenz predigen. Aber es ist grundsätzlich so, dass wenn ich nicht weiß, das ist jetzt, was der Herr von mir jetzt will, dann können mich die ganze Welt einladen und mir zahlen, was sie wollen, dann komme ich nicht. Ich bin doch kein, wie sagt man dazu? Ja, ich bin ja, wisst ihr, da würde ich mir wie ein Prostituierter vorkommen. So, ja, du bezahlst mich und ich gebe dir meinen Dienst. Völlig absurd. Wisst ihr, diese Woche bekam ich eine Anfrage, Reinhard, wie viel verlangst du, wenn du bei uns predigen kommst? Und ich habe den Social Media Team gefragt, ignoriere, nicht mal antworten. Ist nicht mal deine Zeit wert, dass du auf so eine Frage antwortest. Aber leider ist es eben oft so, weißt du. Und ich bin doch kein Prostituierter, dass ich für Geld zu haben bin. Da gibt es Gemeinden, die haben mir viel Geld angeboten. Die sind bewusst zu mir gekommen und haben gesagt, wenn du bei uns predigst in 3 Tagen, das bezahlen wir dir. Und wenn ich solche Dinge höre, sage ich schon, brauchst mich nie wieder in deinem Leben fragen, ob ich je zu dir predigen komme. Ein Mann hat mir 20.000 Euro angeboten, wenn ich ihm 1 Stunde meiner Zeit gebe. Stell dir mal vor, so viel verdient nicht mal der Bundespräsident von Deutschland. Meine Aussage ist immer, nein, absolut nicht. Und das müssen wir im Leib Christi eben lernen. Wo Gott Verbindungen knüpft, dann müssen wir sie ehren. Und wo er sie nicht geknüpft hat, naja, dann hast du sie selbst geknüpft. Dann bleiben sie vielleicht oder bleiben sie auch nicht, wie auch immer. Dann musst du immer diesen Stress haben, dass du dem nachläufst. Und der Grund, warum wir hier im Glaubenszentrum Liechtenstein sind, ist, weil Gott uns mit diesen Menschen hier verknüpft hat. Und solange diese Menschen nicht sagen, okay Reinhard, wir wollen dich nicht mehr hier haben, ist das der Ort, wo ich die Veranstaltungen mache. Aus dem ganz simplen Grund, weil Gott hat mich hier verknüpft. So simpel und so einfach mache ich das. Reden wir ein bisschen weiter über, ich möchte noch kurz etwas sagen. Etwas, was mir sehr schwer tut zu sagen. Manche Sachen sind sehr schwer zu sagen, aber ich sage sie halt trotzdem. Ich werde jetzt sagen, warum. Ich bin mir einige Dinge sehr bewusst. Und eines der Dinge, die ich mir sehr bewusst sind, dass am Ende meines Lebens wird abgerechnet. Das ist für mich so eine klare Sache geworden. Am Ende meines Lebens wird abgerechnet. Ich stehe am Ende meines Lebens nicht vor einem Pastor, nicht vor meiner Frau, nicht vor einem Chef. Ich stehe am Ende des Lebens für den, der mit seinem eigenen Blut für mich bezahlt hat. Vor dem stehe ich. Und dem muss ich am Ende meines Lebens Rechenschaft abgeben. Darum sage ich den Leuten immer wieder, lass dich doch von niemand manipulieren. Lass dich von niemand kontrollieren. egal ob das Ehemann ist oder Pastor ist oder Apostel ist oder Prophet ist, am Ende deines Lebens, wenn du vor Jesus stehst und er dich fragt, was du mit deinem Leben gemacht hast und du sagst, der Pastor hat es mir gesagt, glaubst du wirklich, dass Jesus sagt, okay, entschuldigt? Am Ende deines Lebens gibst du Rechenschaft ab vor dem, der für dich bezahlt hat, und der heißt Jesus. Darum folge deinem Herzen, folge deinem Gewissen, lebe in enger Beziehung mit ihm, sei ehrlich, sei aufrichtig und lebe dein Leben mit ihm. Und da ich mir so bewusst geworden bin, dass am Ende meines Lebens muss ich Rechenschaft Jesus gegenüber ablegen und keinem Menschen dieser Welt, habe ich mich auch persönlich verschrieben und dem Herrn gesagt, ich werde ehrlich sein den Menschen gegenüber. Als wie ich gesehen habe, und versteht mich jetzt nicht falsch, bitte. Wenn ihr das macht, ist das eure Sache. Aber ich ihn gesehen habe, und ich sage jetzt nicht mal, dass sie das bewusst machen, aber als ich gesehen habe, auf der ganzen Welt, wie Pastoren lügen, aber lügen, das habe ich, ich habe mir gesagt, das will ich nicht tun. Das will ich nicht tun. Ja, wie lügen Pastoren? Und wenn du jetzt Pastor bist, steinig mich nicht gleich, bevor ich nicht ausgeredet habe. Und ich habe gesagt, ich sage nicht, dass sie es bewusst machen. Aber wie viele Pastoren, wenn du zu ihm kommst mit einem Problemchen um Gebet bittest, der betet ein Gebet, von dem er genau weiß, dass es nicht hilft. Der weiß ganz genau, morgen kommst du mit dem gleichen Problem und übermorgen mit dem gleichen Problem und übermorgen mit dem gleichen Problem. Aber er betet das nette Gebetchen, damit du glücklich bist, er in Ruhe, seine Ruhe hat und geht nach Hause. Jeder, der die Bibel wirklich genau kennt, der weiß ganz genau, dass gewisse Probleme, die werden mit einem netten Gebet nicht gelöst, sondern die werden damit gelöst, dass wir die Dinge in unserem Herzen lösen. Und denk mal, wir wurden so dahin erzogen, dass wir dieses falsche Verständnis haben. Wenn der Reinhard für mich betet, ist mein Problem gelöst. Weil das Gebet von ihm hat doch mehr Macht und mehr Autorität und mehr Kraft. Hör zu, nichts in der Welt hat mehr Kraft als das, was Christus bereits für dich getan hat. Nichts. Und wir suchen immer diese Abkürzung, weißt du. Wir wollen nicht, wir sind oft nicht bereit, den Unglauben in unserem eigenen Herzen zu konfrontieren. Wir sind oft nicht bereit, in unser Herz zu schauen und sagen, ich muss in meinem Herz was verändern. Ich muss da dranbleiben, dass ich und Jesus die Sache in unserem Herzen regeln. Das wollen wir oft nicht tun, weil wir wollen einen schnelleren Ausweg. Und wisst ihr, und so viele Leute kommen immer zu mir und sie glauben, ein nettes Gebet löst jetzt dieses Problem, das tief in ihrem Herzen sitzt. Und da schaue ich die Leute in die Augen und sage, hör zu, es gibt keinen anderen Weg für dich. Und wenn ich das sage, sage ich das, weil ich die Menschen liebe. Es wäre ja viel leichter, einfach zu sagen, okay, ich leg dir die Hände auf, bla bla bla bla bla bla bla bla bla, im Namen Jesus. Aber wenn ich nach Hause gehe am Abend, habe ich ganz genau gewusst, ich habe die Leute angelogen. Wie viele Gebete wurden dir schon über dich schon gebetet? Nichts hat sich geändert. Denk mal drüber. Und wisst ihr warum? Weil der Herr wird es nicht erlauben, dass wir von Menschen abhängig sind. Wir dürfen uns nicht von Menschen abhängig machen. Das dürfen wir nicht. Wir müssen einander lieben, einander achten, einander dienen, die Last einander tragen. Ja. Aber wenn wir in unserem Herzen nicht verstanden haben, dass der größte Teil dieser Probleme, die wir Tag aus, Tag ein herumschleppen, die können nicht verschwinden durch ein nettes Gebet durch den gewaltigen Mann Gottes. Sondern die können sich dann nur lösen, wenn ich bereit bin in meinem Herzen, wie sagt der Apostel Paulus, ich glaube Paulus hat Hebräer geschrieben, wie sagt er im Hebräer Kapitel 4, strengt euch an, in die Ruhe einzugehen. Wir wollen uns nicht anstrengen, aber wir wollen in der Ruhe sein. Was bedeutet es, strengt euch an, in die Ruhe einzugehen? Lies dir den Kontext einmal gut durch im Hebräer Kapitel 4. Die waren im Unglauben, die haben das Wort Gottes nicht vermischt mit Glauben in ihrem Herzen. Sie waren stellisch, sie waren rebellisch, störrisch und rebellisch. Sie hatten im 3. Kapitel im Hebräer, im 12. Vers, ein perverses Herz des Unglaubens. Und dann sagt der Apostel Paulus, alles wurde getan, alles wurde gegeben, alles ist geschehen. Ihr müsst es im Glauben ergreifen und ihr müsst euch anstrengen, in diese Ruhe einzugehen. Und er sagt, wer in die Ruhe eingegangen ist, der ruht von seinen eigenen Werken. Und wir wurden so geprägt von so viel tun, schaffen, machen, beten, fasten, tun, schaffen, machen, beten, fasten, tun, schaffen, machen. Dass wir nie in diese Ruhe eingehen, weil wir immer unsere eigenen Werke tun und glauben, unsere eigenen Werke bringen uns in die Ruhe. Aber genau das Gegenteil ist, wenn du in die Ruhe eingegangen bist, dann tust du nicht mehr deine eigenen Werke. Und wir müssen diesen Weg ganz beständig gehen. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob es eine Person gibt in diesem Raum, vielleicht gibt es einige. Aber ich weiß nicht, ob es viele Personen gibt, die so ein verkorkstes Gottesbild hatten wie ich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mein Papa war Pastor. Und mein Papa und ich haben heute eine wirklich tolle Beziehung. Sehr, sehr, sehr, sehr tolle Beziehung. Nachdem ich die Probleme in meinem Herzen gelöst habe. Mein Papa war Pastor, hatte 10 Kinder. Wir lebten im Gemeindegebäude, das war der Gemeindesaal, eine Glastür, 4 Stufen und da war schon mein Schlafzimmer. Und das ganze, die ganze Gemeinde, das war eben so vor 60 Jahren, das war alles so religiös geprägt und die Kinder des Pastoren mussten perfekt sein. Und der Reinhard war alles andere als perfekt. Und der Reinhard brachte den Papa zum Verzweifeln. Und der Papa wusste nicht, was er tun sollte, außer die Bibel anzuwenden. Ich wurde von meinem Papa auf den nackten Hintern mit Isolationskabel so lang geschlagen, bis ich geblutet habe. Unter Zitat des Bibel. Der seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Reinhard, ich liebe dich. Es tut mir mehr weh als dir. Bis mir die Haut und das Fleisch aufplatzte und ich blutete. Und ich war ständig schlimm, also bekam ich auch ständig Schläge. Und ich musste die Birkenrute selbst in der Badewanne einweichen für mehr als einen Tag, 2 Tage lang. Die weichst du jetzt ein und wenn sie dann saftig genug ist, dann kriegst du es auf den nackten Hintern. Und ich lebte 2 Tage in der Angst davor, wann die endlich fertig ist, mich zu schlagen. Und immer, der seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Jetzt stell dir mal vor, was ich in meinem Herzen für ein Bild von Gott getragen habe. Darum, es gibt, hör zu, ich bin der lebende Beweis, dass es keine Entschuldigung gibt für das, was du heute lebst. Wenn mein Chaos, meine sexuelle Unterdrückung und Missbrauch und meine Vergewaltigung, wenn alles, was ich erlebt habe, mich nicht kaputt gemacht hat, sondern mich zu einem weichherzigen, liebenden Liebhaber meines geliebten Jesus gemacht hat, dann gibt es auch für dich den Weg. Und ich kenne keinen anderen Weg als den Weg unseres Herzens. Seit 30 Jahren sitzt mir meine liebe Debbie im Genick. Seit 30 Jahren und sagt, schreib ein Buch über das Herz. Und ich habe gesagt, nein, das tue ich nicht. Seit 3 Jahrzehnten schreibt dieses Buch, die Welt braucht diese Botschaft. Und ich habe gesagt, nein, die Christen halten mich jetzt schon für verrückt. Ich will nicht noch ein Buch schreiben, wo sie mich noch verrückter halten. Ich habe gesagt, das ist das, was ich erlebe, das ist das, was ich glaube, das ist mein Leben mit Jesus. Und sie hat die Auswirkungen gesehen. Debbie hat gesehen, wie mein Leben sich verändert hat. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, okay, okay, ich schreibe dieses Buch. Und wisst ihr, und ich kann euch sagen, wenn wir nicht beständig den Weg gehen, dass wir im Herzen, erstens, dass wir Verantwortung nehmen für die, die wir heute sind. Ich habe eins gemerkt, in der Opferrolle sitzt du in der Scheiße bis ans Ende deines Lebens. Ich kann es nicht klarer sagen. Wirklich, ich kann es nicht klarer sagen. Wir alle haben Mist erlebt. Es gibt nicht eine Person in diesem Raum, die sagt, meine Kindheit war perfekt. Auch der perfekte Vater, die perfekte Mutter sind nicht perfekte Vater und perfekte Mutter. Der einzige perfekte Vater heißt Gott. Die Bibel macht ein klipp und klares Vergleichen zwischen dem irdischen Vater und dem vollkommenen Vater. Und einige von uns haben halt einen netteren Vater gehabt, andere von uns haben einen schlimmeren Vater gehabt. Einige von uns haben eine nettere Mama gehabt, einige von uns eine schlimmere Mama gehabt. Die Tatsache ist, in dem Augenblick, wenn du in Jesus Christus kommst, brauchst du kein Opfer mehr zu sein, denn er war das Opfer für dich. Und es bricht und es zerreißt mir mein eigenes Herz, wenn ich sehe, wie Menschen, Freunde, die ich liebe vom tiefsten Herzen, die weigern sich, aufhören, Opfer zu sein, und ich kann ihnen nicht helfen. Ich habe einen Freund verloren, der war einer meiner engen Freunde vor 3 Jahren. Ganz enger Herzensfreund. Ich bin mit einem Mann in viele Länder der Welt gereist, haben große Konferenzen zusammen gepredigt. Mann Gottes, außergewöhnlicher Mann Gottes. Verheiratet, 3 erwachsene Kinder, Enkelkinder. Toller, toller Mann. Und plötzlich fällt er in eine Sünde, hat mit einem anderen Mann eine einmalige sexuelle Beziehung gehabt und dann wurde er umgebracht von allen anderen christlichen Freunden. Die haben ihn gesteinigt, gekreuzigt, öffentlich an den Pranger gestellt. Und ich habe gesagt, ich helfe dir. Ich helfe dir. Ich bin hier. Es ist egal, wer mich kritisiert, es ist egal, wer mir jetzt ablehnt. Mir wurde verboten, mit ihm Kontakt zu haben. Ich habe gesagt, dann gehe ich nicht mehr den Weg weiter mit euch. So simpel ist das. Ich lasse meinen Bruder, wenn er im Dreck sitzt, doch nicht im Dreck verrecken. Und wisst ihr, er saß auf meiner Couch den ganzen Tag lang und ich sagte, ich tue alles, alles, alles, um dir zu helfen. Alles. Ich habe gesagt, ein ganzes Jahr lang zahle ich dir ein Vollgehalt, damit du leben kannst, ohne an etwas zu denken. Wenn du mir nur versprichst, dass du in diesem Jahr nicht daran denkst, Gott zu dienen oder irgendwas anderes zu tun, sondern dein Leben wieder in Ordnung bringst. Und er hat das Angebot abgelehnt. Er war Opfer. Wenn du wüsstest, was ich als Kind erlebt habe. Mein Onkel hat mich missbraucht, der hat mich missbraucht, ich wurde vergewaltigt als kleines Kind. Und ich habe gesagt, hör zu, ich weiß diese höllischen Schmerzen, ich habe sie auch durchgelebt. Aber wenn du Opfer bleibst, kann dir kein Mensch helfen. Er blieb Opfer. Heute ist ins Bodenlose versunken, geschieden, lebt homosexuell, bekennt sich zu seiner Homosexualität, kaputt. Und ich warte, bis das Telefon klingelt. Er sagt, Reinhard, ich will diese Scheiße nicht mehr. Bist du immer noch für mich da? Und ich sage, natürlich bin ich für dich da. Aber denk mal. Darum, ich werde den Leuten immer ehrlich sagen, solange du Opfer bist, geh zu jemand anderem, komm nicht zu mir. Denn ich weiß wirklich nicht, wie ich einem Opfer helfen soll. Ich weiß das nicht. Vielleicht gibt es Mittel und Wege, ich habe keinen gefunden. Aber wo Leute sagen, hör zu, ich bin heute in dieser Situation, das ist in meiner Vergangenheit geschehen, aber das will ich nicht mehr. Dann geht's nach vorne. Denn dann können wir alles, was Jesus Christus für uns bereits am Kreuz getan hat, annehmen, unserem Herzen ergreifen. Wir können unser Herz verändern und wir können beginnen, das zu erleben, was wir bereits in Christus Jesus wirklich sind. Wie wünschte ich mir, dass die christliche Welt übersät wird von Menschen, die im Chaos gewesen sind und heute ein strahlendes, siegreiches, herrliches Leben haben, die nur so sprühen von Jesus Christus, obwohl sie eigentlich schon im Dreck sitzen müssten und die anderen dann zu ihnen kommen und sagen, ich kann dir helfen. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus hat's bezahlt und ich helfe dir, das im Herzen zu ergreifen. Und das ist meine Leidenschaft, dass ich dem Volk Gottes die Wahrheit sage und ihnen helfe, im Herzen zu ergreifen, was tatsächlich schon für uns von einem wunderbaren, herrlichen, liebenden, guten Gott getan wurde. Ich bete immer sehr, sehr gerne für Leute, aber wisst ihr, wenn ich weiß, dass jetzt ein nettes Gebet gar nichts bewirkt, dann spreche ich auch kein nettes Gebet, denn was hat es für einen Sinn? Ich bete eigentlich immer das Kolosser 1, Vers 9 bis Vers 11 Gebet. Dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seiner selbst in allem Geist, aller Weisheit und geistlichem Verständnis, damit sie würdig wandeln deiner selbst. Wisst ihr, in Wirklichkeit, du brauchst gar nichts außer mehr Erkenntnis von dem, was du bereits hast. Habt ihr das gewusst? Du brauchst gar nichts außer mehr Erkenntnis von dem, was du bereits hast. In dem Augenblick, wenn du erkennst, was du hast, bin ich wahrscheinlich arbeitslos. Es wäre mal schön, so ein Jahr arbeitslos zu sein. Ich mache meine Arbeit ohnehin gern. Aber denk mal, Herr, erfülle uns mit dem Geist der Weisheit und Erkenntnis deiner selbst. Nicht nur mit dem Geist der Weisheit und Erkenntnis, deiner selbst. Wir kennen ihn so schlecht, meine lieben Freunde. Wir kennen ihn so wenig. Glaube, um dort anzuknüpfen, wo ich vormittag aufgehört habe, Glaube hat dir so viel mehr zu tun, mit ihm zu erkennen, als mit irgendetwas anderem. Und wenn du mal in deinem Herzen kapiert hast, verstanden hast, dass er so außergewöhnlich genial ist, dann wird es dir fast peinlich sein, wenn du ihm nicht vertraust. Ein Grund, warum das christliche Glaubensleben so hart ist, weil wir alles getan haben, um Glauben zu lernen und so wenig getan haben, um ihn kennenzulernen. Das sage ich nochmal. Ein Grund, warum das christliche Glaubensleben so hart war, weil wir alles getan haben, um Glauben zu lernen, aber so wenig getan haben, um ihn kennenzulernen. Stell dir vor, du kennst ihn wirklich. Das Glauben wird für dich keine komplizierte Sache mehr. Es wird für dich eine einfache, simple Sache, weil du den, der dich leidenschaftlich liebt, kennengelernt hast. Und wisst ihr, wenn wir ins Herz Gottes hineinschauen könnten, ich bin so sicher, und das sage ich meinen Mitarbeitern immer, ich trille das unseren Mitarbeitern ein. Wir haben bei unserem Dienst in Brasilien, da gibt es einen Mann, der heißt Vinicius, einer unserer geistlichen Söhne mit seiner Frau Thaisa, die ist 32 Jahre alt, haben zwei wunderbare Kinder. Der steht treu auf meiner Seite seit 9 Jahren fast. Und ich spürte einfach vor 1,5 Jahren, es wird Zeit, ich muss ihn abziehen. Ich muss ihn völlig abziehen von allem, was er macht. Und er kommt nur mehr für Brazilian Kids Care. Er wird der CEO von Brazilian Kids Care. Ich wusste das einfach. Und ich redete mit ihm und er sagte, ja, okay. Und die letzten 2 Jahre, alles, was wir tun, wächst. Ob das Brazilian Kids Care ist oder die Schule. Wir hatten bei unserer Schule für 90 Leute Platz und hatten 600 Anmeldungen. Und dann nahmen wir einen jungen Mann, der hieß Murillo. Und ich habe gesagt, ich möchte dich zum Leiter, alles, was wir hier tun in Brasilien, also was unser Dienst ist, ich möchte dich zum Leiter von allen Dingen machen. Der hatte keine Erfahrung darin, der hatte sowas noch nie in seinem Leben gemacht, der hatte null Erfahrung in dem, also null Erfahrung. Ich habe gesagt, keine Sorge, du bist der richtige Mann. Und dann kam er ständig zu mir. Er hatte ständig Angst, Fehler zu machen. Ständig. Aber Reinhard, was ist, wenn ich dich enttäusche? Was ist, wenn ich Fehlentscheidungen mache? Was ist? Und ich habe zu ihm gesagt, ich weiß nicht, wie oft, dutzende Male. Ich sagte, Murillo, du kannst jeden Fehler machen, den ein Mensch nur machen kann, ist okay. Du kannst das gesamte Geld des Dienstes versetzen, verlieren, versauen, es ist okay. Du kannst alles kaputt machen, was ich die letzten 8 Jahre hier in Brasilien aufgebaut habe. Das ist okay. Ich habe gesagt, nur eins darfst du mir nicht machen. Die Menschen nicht lieben, denn dann bist du gefeuert. Ihr hättet sehen sollen, wie dieser junge Mann in einem Jahr gewachsen ist. Und wisst ihr, er sagt immer, Reinhard, ich habe es gelernt. Geld ist zum Verwenden und Menschen sind zum Lieben. Menschen sind nicht zum Verwenden und Geld ist zu lieben. Wir lieben Menschen und verwenden Geld. Aber wie viele von uns haben erlebt, wir verwenden Menschen. Wir verwenden Menschen, um unser Reich zu bauen. Wir verwenden Menschen, um unseren Dienst zu bauen. Wir verwenden Menschen, um unseren Ruf aufzubauen. Wir verwenden ständig Menschen, um uns etwas aufzubauen. Meine lieben Freunde, und daher ist es uns auch so schwer, Gott einfach kindlich zu vertrauen, weil wir auch dieses Bild haben, Gott verwendet Menschen, um sein Reich voranzutreiben. Und plötzlich fühlen wir uns nicht mehr als geliebte, geherzte, geschätzte Kinder Gottes. Plötzlich kriegen wir unsere Identität in dem, was wir tun für ihn. Und plötzlich wollen wir alle etwas leisten, damit wir Wert haben. Verwendet Gott Menschen? Ja, aber nicht in diesem Sinn, dass Gott Menschen verwendet, um sein Reich voranzutreiben. Sondern Gott gebraucht Menschen. Gott gebraucht Menschen einfach aus der Liebesbeziehung mit ihm heraus. Und diese Armee Gottes, die sein Reich vorantreiben wird, diese Armee Gottes, die diese Ernte hereinbringen wird, diese Armee Gottes wird nicht eine Armee Gottes sein, die gelernt hat, okay, er hat gesagt, wir müssen es tun. Meine Berufung, mein Dienst, meine Arbeit. Diese Armee wird eine Armee sein, die sagt, mein Liebhaber, flüstert mir was ins Ohr, ich werde gehen. Die haben den Ruf des Bräutigams vernommen. Die haben die Stimme des Bräutigams im Herzen klingen. Und wenn der Bräutigam was sagt, dann gehen sie mit Liebe, mit Freude, mit Energie, mit Wohlgefallen. Und dann wird es gar nicht schwer sein, etwas zu glauben. Denn in dem Augenblick, wo unser Liebhaber spricht, ist es ja ganz leicht, unserem Liebhaber zu vertrauen. Und darum müssen wir alles daran setzen. Alles daran setzen, um ihn besser kennenzulernen. Das muss dein Ziel sein. Liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen ist das erste Gebot. Nein, ist es nicht. Doch. Jesus hat es selbst gesagt in Matthäus Kapitel 22. Das erste und größte Gebot ist, liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen. Nein, hat er nicht gesagt. Für dich hat er es gesagt, weil es in deiner deutschen Bibel so drin steht, aber für mich hat er es nicht so gesagt. Ich werde sagen, warum. Weil wenn du deine deutsche Bibel aufschlagst, steht drin, liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen. Aber was bedeutet das für dich? Als die Pharisäer Jesus fragten, was das Wichtigste und Oberste ist, hat Jesus nicht gesagt, liebe Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, sondern Jesus sprach ihn nicht Deutsch. Da wurde ein ganz spezielles Wort verwendet, das Zeitwort vom griechischen Wort Agape. Das heißt, was Jesus gesagt hat, ist, das war ja schockierende, hey, das erste und wichtigste Gebot ist nicht, dass du Jesus deine mickrige, lausige, menschliche Liebe gibst. Die braucht er nicht. In Wirklichkeit hat Jesus Folgendes gesagt, das erste und größte Gebot ist, dich lieben zu lassen. Ja, 1. Johannes 4, Vers 19 sagt was? Wo sind die Bibelkundigen? 1. Johannes 4, Vers 19 sagt, wir lieben, warum? Wir kommen dem näher. Wir lieben, warum? Das heißt, wenn er dich nicht zuerst geliebt hatte, könntest du lieben? Nein, sehr brav. Einige von uns sind sicher, andere sind nicht ganz sicher. Andere sagen dem antworte ich lieber nicht. Wer weiß, ob da ein Trick dahinter ist. Hör zu, das Wort Agape-Liebe spricht von der göttlichen Liebe, die du nicht hast. Kein Mensch hat Agape, göttliche Liebe in seinem Herzen, außer sie wurde in sein Herz ausgegossen durch den Heiligen Geist, Römer Kapitel 5, Vers 5. Und wenn Gott zum Pharisäer sagte, das erste und wichtigste ist, dass du mich mit göttlicher Liebe liebst, wusste der Pharisäer, ups, das geht nicht. Diese Liebe habe ich nicht. Wenn ich dir sage, gib mir, was du nicht hast, was musst du zuerst tun? Hallo, habt ihr doch zu viel gegessen? Probieren wir es noch einmal. Wenn ich zu dir sage, gib mir 1.000 Euro, du hast aber keine 1.000 Euro, was musst du machen, um mir 1.000 Euro zu geben? Du musst sie zuerst wo nehmen. Wenn ich sage, Gott hat mir gesagt, dass du mir heute 1000 Euro geben musst, du bist aber bankrott, dann musst du zuerst zu Debbie gehen und sagen, Debbie, gib mir 1000 Euro, ich muss 1000 Euro deinem Mann geben. Und Debbie sagt, okay, da hast du die 1000 Euro. Und dann kannst du sie mir geben. Und der Gott, der durch Jesus Christus gesagt hat, das Wichtigste ist, die Liebe Gottes Gott zu geben. Was bedeutet das plötzlich? Wie ich in der Schweiz gesagt habe, im neuen Bund fängt alles mit ihm an, wir reagieren nur darauf. Und in der Religiosität fängt alles mit uns an und wir warten, dass er darauf reagiert. Und darum sitzen wir dann frustriert in unseren Ecken und sagen, ich habe getan, ich habe getan, ich habe getan. Warum antwortet er nicht? Ich habe gegeben, ich habe gegeben, ich habe gegeben. Warum kommt nichts zurück? Weißt du warum? Weil er sitzt auf seinem Thron, krault sich den Kopf und sagt, ich habe gegeben, ich habe gegeben, ich habe gegeben. Warum kommt von dir nichts zurück? Weil wir es so verdreht haben. Wir hoffen ständig, dass wenn wir genügend geben, kriegen wir was zurück. Und er hofft ständig, dass wir ähnlich im Herzen ergreifen. Er hat genügend gegeben, jetzt kann was zurückkommen. Und das bringt dieses Christenleben in diese Ruhe ein, in diesen Frieden, in diese, ach, wie soll ich sagen, in dieses schöne, herrliche, entspannte Christenleben, wo du einfach leben kannst und sagen, ach, das Leben ist so schön. Stell dir vor, er hat dich zuerst geliebt und du darfst jetzt diese Liebe zurückgeben, du darfst jetzt diese Liebe weitergeben. Jemand, der sich geliebt weiß, der tut sich nicht schwer, dem zu vertrauen, der ihn bedingungslos liebt. Und darum müssen wir alles daran setzen, dass wir immer wieder mehr lernen, in das Erkennen unseres genialen Gottes hineinzukommen. Und das ist halt sehr schwer, vor allem für uns Deutsche und Österreicher und Schweizer. Das ist halt für uns so schwer. Weil, wisst ihr, wenn wir alles nicht rational ergriffen und erklärt bekommen haben, dann wollen wir es ja nicht. Im Grunde genommen wurde uns ja eigentlich kaum erlaubt, vom Herzen her zu leben. Wir wurden ja in der Schule so erzogen, von dem Elternhaus her erzogen, dann von der Gemeinde so erzogen. Wir wurden ja überall, die ganze Ausbildung, die wir miterlebt haben, ist klar rational zu erkennen, aber nichts zu spüren. Denk mal daran. Wenn du was in deinem Herzen spürst, aber rational was anderes denkst, was machst du? Gehorchst du deinem Gefühl oder deiner rationalen Logik? Die meisten von uns gehorchen der rationalen Logik. Ist doch so, 1 + 1 = 2, ist doch so. Hat mir der Lehrer erklärt, hat mir der Papa, ist doch so. Und wir leben. Und dann kommen wir zu einem Punkt, wo wir gar nicht mehr wissen, wie es überhaupt geht, vom Herzen her zu leben. Da kommen wir zu einem Punkt, wenn dann jemand herkommt und erzählt was, vom Herzen her leben, sei frei, lebe nach deinem Herzen. Dann, oh, das ist gefährlich. Gefährlich. Ich liebe die Esoteriker. Ich liebe die, es gibt hier welche, die in der Esoterik mal früher verstrickt waren? Ja, ja, ja, ja. Toll, wunderbar. Wir haben so viel, unsere erste Gemeinde, die wir gegründet haben, da haben sich ganze esoterische Hauskreise bekehrt. Wir machten Feuer in unserem Garten, kann der sich bestimmt erinnern, Feuer in unserem Garten, wo wir zigtausende Euro Bücher verbrannt haben von diesem esoterischen Mist. Und wisst ihr, warum ich so liebe, mit den Esoterikern zu dienen? Weil wenn ich für den Christen bete, da geht alles im Kopf. Wenn ich für den Esoteriker bete, da geht alles nach dem Herz. Stimmt. Den Christen kannst du 100-mal sagen, er hat deine Krankheit bereits am Kreuz getragen. Er sagt, ich spüre aber nichts. Es tut immer noch weh. Ja, Rainer, du hast für mich gebetet. Warum bin ich nicht geheilt worden, wenn Jesus wirklich es am Kreuz getragen hat? Warum? Ha? Denk mal, ist es nicht so? Ich predigte in Österreich bei einer Evangelisation und da kam diese Esoterikerin, die hatte sogar einen esoterischen Laden, das war ihr Leben, ihr Geschäft. Und sie kam zu mir und sie sagte, Herr Hirtler, diese Energie, die ist schon faszinierend, die ich hier spüre. Und ich dachte mir, yes, ja. Der gibt sich noch Erlaubnis, was zu spüren. Wir erlauben uns ja das gar nicht. Es war eine Dame, vielleicht Mitte 40, und ich sagte zu ihr, hör zu. Ich sagte zu allen Leuten, du. Egal, wer sie ist. Ich glaube, wenn der Präsident reinkommen würde, würde ich auch du sagen. Denn die Tatsache ist, wenn wir alle auf die Toilette müssen, müssen wir uns alle die Hose runterziehen. Es hat nichts mit Respekt oder Disrespekt zu tun. Wenn Gott unser Vater ist und unser Schöpfer ist, sind wir eigentlich, ich mag diese hohen unten Ränge nicht. Weißt du, wir sind alle gleich. Wir brauchen alle ihn. Ohne ihn sind wir alle nichts. Mit ihm sind wir alle was? Sorry. Und ich nahm diese Dame und ich sagte zu ihr, komm her, ich gebe dir diese Energie. Ich übertrage diese Energie jetzt auf dich. Komm, umarme mich. Und die Frau ergriff mich und in meinem Herzen sagte, Heiliger Geist, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Und die Frau sackte zu Boden und lag am Boden und zitterte im ganzen Körper eine Zeit lang. Und dann, als sie wieder zu sich kam, sagte ich zu den Leuten um mich herum, hebt sie auf. Und sie hebten sie auf. Und ich sagte, wie hat dir diese Energie gefallen? Und sie hat gesagt, wow, wenn ich noch ein bisschen mehr kriege, dann wird mein Geschäft noch besser gehen. Ja, ja, wir wollen die Fische zuerst putzen, bevor wir sie fangen, nicht wahr? Zuerst reinigen wir die Fische und dann fangen wir sie. Ich nenne das Selbstgerechtigkeit. Und ich sagte, ich gebe dir noch mehr, komm her. Und sie drückte mich fest und ich sagte in meinem Herzen, Heiliger Geist, du bist noch mal dran. Und die Frau krachte zu Boden. Wisst ihr, was geschehen ist? Sie hat sich bekehrt. Sie hat unter Tränen ihr Leben Jesus übergeben. Denn ich habe sie über die Energie zur Quelle der Energie geführt. Und die Quelle der Energie heißt Jesus Christus und alles das, was er bereits für uns getan hat. Und diese Frau hat das ergriffen. Wir hatten einen Mann, der hat einen esoterischen Buchladen, der hat sich bekehrt und hat alle Bücher weggeschmissen und hat in so einen christlichen Buchladen umgewandelt. Und stell dir vor, wenn wir mal erkennen, wie genial, wie gut Gott ist und dass wir ihn erleben sollen, spüren sollen, kennen sollen, dann fällt es uns immer leichter, alles das von ihm zu ergreifen, was er bereits für uns bereitgestellt hat. Und so soll es ja sein. Wir sollen ja Kanäle sein, nicht Reservoirs. Viele von uns leben als Reservoirs, wisst du, und vor Jahrzehnten hat der Herr zu mir gesagt, Reinhard, entscheide dich, willst du Reservoir sein oder willst du Kanal sein? Was ist ein Reservoir? Noch was, noch was, noch was, noch was, noch was. Reinhard, noch ein prophetisches Wort. Reinhard, leg mir einem noch die Hände auf. Reinhard, noch ein Gebet. Noch was, noch was, noch was. Und wir laufen von Konferenz zu Konferenz. Wir laufen von Weissagen zu Weissagen. Wir laufen von dem und zu. Und wir sind voll gefüllt wie Reservoire. Das tote Meer ist auch voll gefüllt, aber tot. Weil es Einfluss gibt, aber keinen Abfluss. Aber wie wäre es, wenn wir statt Reservoire zu Kanälen würden? Angeschlossen an unseren Jesus, der niemals schläft noch schlummert, der niemals die Kraft ausgeht, der einfach immer alles im Griff hat. An dem lebe ich angeschlossen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird. Hallo? Ihr kennt nicht mal den Johannes 15? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Ein fruchtbarer Christ ist kein fruchtbarer Christ, der sich für Jesus abrackert. Hör zu, je älter ich werde, desto höher steigt mein Energielevel. Das macht dir der bis solche Sorgen. Als die Debbie 40 war, hat sie gesagt, wart nur, bis du 40 bist. Sie ist ja 4 Jahre älter als ich. Denn als ich 40 wurde, hatte ich mehr Energie als mit 30. Dann sagte sie, wart nur, bis du 50 wirst. Dann wurde ich 50. Dann sagte sie, wart nur, bis du 60 bist. Dann wurde ich 60. Ich weiß nicht, was das nächste wird, was sie mir sagen wird. Wart nur, bis... Die Debbie hat gesagt, ich warte nicht mehr. Gut. Debbie hat aufgehört zu warten. Eigentlich solltest du hier rumstehen. Das wäre viel aufbauender als ich. Ich warte nicht mehr. Ich habe eine kluge, kluge Frau. Aber stell dir vor, wenn du angeschlossen bist an die Quelle und alles, was du gibst, nur der Durchfluss ist, wie kannst du ausgebaut werden? Erklär mir. Wie kann ein Kanal ausgebaut werden? Ein Reservoir kann leer gepumpt werden. Und wir leben als Reservoire. Hol mir, hol mir, hol mir, hol mir. Und dann habe ich so viel, ich gebe, ich gebe, ich gebe. Plötzlich merke ich, ich bin leer, ich bin ausgebaut, ich bin K.O. Aber das Geniale am Kanal zu sein ist, du bist ständig an der Quelle angeschlossen. Ich nehme in mir. Ich nehme gerade eine ganze Serie auf für unsere Mentoring, was es bedeutet, in ihm zu sein. Die kommt dann irgendwann bald. Eine ganze lange, lange, lange Serie. Ich glaube, 20 Lektionen oder so. Aber stell dir mal vor, angeschlossen an die Quelle permanent, wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen. Da gibt es keine Arbeit mehr, da gibt es kein Abrackern mehr. Das normale Resultat von in ihm und er in dir ist, dass du viel Frucht bringen wirst. Jetzt bist du an ihm ständig angeschlossen und alles, was du gibst, fließt durch dich durch und alles, was zwischen hängen bleibt, gibt dir noch extra Energie. Und wenn wir endlich lernen könnten, dass das Christenleben viel simpler ist, als wir es gemacht haben, und wenn wir lernen könnten, dass die Güte Gottes, sein Charakter, sein Wesen hinter seinen Verheißungen stehen. Und da haben sich viele von uns so schwer getan. Viele von uns haben ständig versucht, den Verheißungen Gottes zu glauben, ohne zu glauben, wie gut er ist. Denk mal dran. Ah, die Bibel sagt, alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm, Gott zu loben durch uns. Ja, das sagt sie im 2. Korinther 1, Vers 20, sagt sie tatsächlich. Nur was haben wir gemacht? Alle Verheißungen. Bruder, nimm die Verheißung an. Bruder, jede Verheißung ist Ja und Amen in ihm. Ergreif sie einfach. Stimmt ja alles. Nur wie wirst du die Verheißung ergreifen, wenn du den Verheißer nicht kennst? Dann wird es zu einer Formel, dann wird es zu noch eine Formel, die dir ähnlich den Erfolg gibt. Aber wenn du den Verheißer erkennst, ist es nicht schwer, die Verheißung anzunehmen. Ist es eine Wahrheit, dass jede Verheißung Ja und Amen ist? Ja. Durch Jesus Christus, durch das, was er für uns getan hat, ist jede Verheißung, gehört sie mir. Nur, wir haben so viel Zeit aufgebracht, unseren Kühlschrank voll zu hängen mit 37 Verheißungen, die wir überall raufkleben. Und jeden Tag zitieren wir unsere Verheißungen. Steht geschrieben, steht geschrieben, steht geschrieben, steht geschrieben. Das stimmt ja alles. Aber wie kannst du diese Verheißung wahrhaftig im Herz ergreifen, damit du sie im Leben erlebst, wenn du den Verheißer gar nicht kennst? Ich werde sagen, was geschieht. In der Krise, wenn es nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte, in der Krise, wenn du 100-mal gesagt hast, in seinen Wunden bin ich geheilt und die Heilung hat sich nicht manifestiert, in dieser Zeit wird die Verheißung für dich etwas, was dir Enttäuschung bringen wird. 100%. Immer wieder habe ich das erlebt. Wir versuchen, die Verheißung zu ergreifen und dann geht es gut, solange alles gut geht. Aber dann kommt die Krise, dann kommt die Prüfung des Glaubens, dann kommt dieser Test, dann kommt diese Phase, wo alles von den Umständen gegen uns ist, wo uns die Umstände ins Auge brüllen und ins Gesicht schreien, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, es funktioniert nicht. Und in diesem Augenblick, wenn du den Charakter Gottes nicht kennengelernt hast, in diesem Augenblick, wenn dein Herz nicht 100% überzeugt ist, er ist nur gut, es gibt keinen anderen Wesenszug in ihm, in diesem Augenzug, in dieser Krise, wird dir die Verheißung Enttäuschung bringen und nicht Sieg bringen. Aber wenn du in der Zeit der Prüfung des Glaubens, in der Zeit des Tests, wenn du in den schwierigen Phasen in deinem Herzen weißt, wow, er ist so gut, dann gehst du durch die Prüfung des Glaubens mit einem Lächeln auf deinem Gesicht, mit einem freudigen Herzen, weil dein Herz weiß, der hinter der Verheißung steht, der kann mich gar nicht enttäuschen. Und was geschieht, wenn wir in der Prüfung sind? Was geschieht, wenn wir durch schwierige Zeiten sind? Das ist der Teil des Lebens. Teil jedes Lebens ist schwierige Zeiten. Das gehört zum Leben dazu. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wäre schön, wenn wir alle noch im Garten Eden leben würden. Und wir leben in einer gefallenen Welt mit gefallenen Leuten. Wir leben in einer Welt, wo böse Menschen böse Dinge tun. Und wenn böse Menschen böse Dinge tun, mein Herz aber sicher ist, dass der gute Gott außer gut nur gut ist, dann kann ich durch die schwierige Zeit hindurchgehen und mein Herz bleibt so fest, so beständig, da ist ein Lächeln auf meinem Gesicht, weil ich weiß, derjenige, der hinter dem steht, was er gesagt hat, den kenne ich. Den kenne ich. Und warum stellen wir so oft die Verheißung in Frage in schwierigen Zeiten? Weil wir den Verheißer nicht kennengelernt haben. Und anstatt sagen, okay, jetzt nehme ich mir mal eine Auszeit. Ich nehme mir mal 2 Monate Auszeit und in diesen 2 Monaten mache ich gar nichts, außer ich will ihn kennenlernen. Ich will ihn nur kennenlernen. Wenn wir viel mehr Zeit investieren würden, ihn kennenzulernen, als seine Verheißung einfach herunterzuleiern, hätten wir viel mehr Verheißungen schon erlangt, als wir sie erlangt haben. Und darum ist für mich die Priorität meines Lebens ist er geworden. Er, denn in ihm erkenne ich den Vater. Wisst ihr, und da ist ja oft die Frage, wie können wir den Gott des Alten Testamentes mit dem Gott des Neuen Testamentes vereinen? Das ist ja oft die Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Reinhard, du sagst, er ist gut, du sagst, er ist so wunderbar, du sagst, er ist vollkommen, du sagst, er ist so herrlich. Aber wenn ich meine Bibel lese, sehe ich einen anderen Gott. Ich sehe einen Gott, der straft, einen Gott, der züchtigt, einen Gott, der hart ist, einen Gott, der ausrottet. Du redest nur von dem tollen Gott, aber schau dir meinen Gott mal an. Ich kann dir den in der Bibel zeigen. Und dann viele Christen, die leben sogar, nicht, die würden das niemals öffentlich sagen, um Himmels Willen, kein Christ würde das sagen. Aber viele Christen, die haben dann fast so diese verborgene Herzenshaltung, dass Gott schizophren ist. Er ist einer im Alten Testament, ein anderer im Neuen Testament. Ist es euch auch so gegangen? Fast als ob es da 2 verschiedene Götter oder Gottesbilder gibt. Aber es gibt nur einen Gott und dieser eine Gott hat sich nie geändert. Wisst ihr, wir hatten eine Psychologin auf unserer Schule. Und die Psychologin, die kam zu mir und sagte, Reinhard, wenn du zu mir kommen würdest in meine Klinik und ich dich analysieren und testen müsste, ich würde dich als schizophren diagnostizieren. Du auch? Du machst... Genau. Absolut. Die schaut mich an, die sagt, Reinhard, ich würde dich... Sie hat gesagt, ich würde dich diagnostizieren als klassischer Fall von Schizophrenie. Und ich schaute sie mal an, ich sagte, brauche ich jetzt Hilfe oder was? Ich mache eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf und jetzt bin ich schizophren. Vielleicht hat meine Frau doch recht. Hat die Debbie nie gesagt. Hat sie sich nur gedacht. Und ich sagte zu ihr, Moment mal, wie soll ich das jetzt verstehen? Und ich sagte, nein, nein, Rainer, das ist ein Kompliment. Ah, okay. Sie sagt, ja, ja, das ist ein Kompliment. Sie sagt, weißt du, Reinhard, ich sehe dich, ich erlebe dich, ich greife dich an. Du bist ein ganz normaler Mensch, aber gleichzeitig bist du auch kein normaler Mensch. Ich sehe dich, wie du hier auf dieser Erde gehst, aber je besser ich dich kennenlerne, das hat sie am Ende der 8-wöchigen Schulzeit gesagt, 8 Wochenende, sie sagt, je besser ich dich kenne, desto mehr merke, Moment, du lebst in meinem Himmel als auf Erden. Bist du da oder bist du hier? Wo bist du eigentlich? Schau her. Wir hatten einen Schüler auf unserer Schule, der musste einen psychologischen Test machen, um bei einer riesen Staatsfirma in Brasilien einen Job zu bekommen. Und der Psychiater sagt, stellt ihm die Frage, Herr Marcio, hören Sie Stimmen? Er sagte, nein. Und er sagte nein, aber in mir war eine Stimme. Doch, du hörst Stimmen, du hörst mich ständig. Doch, du hörst mich ständig. Wir alle hören Stimmen und wenn wir sie hören, wollen wir sie hören. Wie viele von euch sind zu mir gekommen und haben gesagt, Reinhard, ich will ihn auch hören, so wie du. Siehst du, du möchtest auch gern schizophren sein. Reinhard, ich will auch eine Stimme in mir drinnen hören. Der Psychiater fragte den Mann, Herr Marcio, sehen Sie Dinge? Und er sagte, nein. Und die Stimme sagte, ständig siehst du Dinge. Aber denk mal. Ja, wir hören Stimmen, ja, wir sehen Dinge, so soll es doch sein. Paulus sagt, dass die Augen unseres Herzens geöffnet werden, damit wir sehen können, das, was das natürliche Auge nicht mehr sieht. Aber wir haben uns so selbst hineingegeben in dieses Leben, dass wir wollen unbedingt das natürliche Sehen und das natürliche Glauben an einfach lernen, das, was wir im Herzen sehen und im Herzen spüren und im Herzen hören, das ist die Wahrheit. Wisst ihr, Debbie hat mir eines beigebracht, sehr am Anfang unserer Ehe, vor 36 Jahren. Und sie hat mir beigebracht, auf meinen Bauch zu achten. Nicht diesen, sie sagt nicht diesen Bauch. Ja, der Bauch kommt von vielen Reisen und nicht Zeit haben zum Laufen, aber der geht wieder weg, keine Sorge. Debbie hat immer zu mir gesagt, was sagt dein Bauch? Was sagt dein Bauch? Wisst ihr, ich werde das sagen, vielleicht ist es auch ein bisschen schockierend. Ich denke mal, dass ich fast 100% aller wichtigen Entscheidungen, die ich treffe, nicht rational treffe. Ich glaube bestimmt fast 100%. Ich kann mich kaum an eine Entscheidung erinnern, wo ich mich hinsetze, durchkalkuliere, die Sachen abwäge. Meine Entscheidungen kommen aus dem Bauch. Und die Debbie sagt zu mir, in wichtigen Entscheidungen sagt die Debbie zu mir, was sagt dein Bauch? Und ich gehe, nein, nicht machen. Dann machen wir es ja nicht. Was sagt dein Bauch? Machen. Dann machen wir es doch. Debbie würde ihr Leben verwetten auf meinem Bauch. Sie schüttelt den Kopf und sagt, ja, das würde ich wirklich tun. Aber denke mal, je besser du ihn kennst, desto mehr weißt du, dass du ihn spüren darfst und desto mehr du ihn spürst, darfst du auch handeln nach dem, was du in deinem Herzen spürst. Wir haben ja so Angst, nach unseren Gefühlen zu handeln, weil wir nie gelernt haben, ihn wirklich zu kennen. Weil wenn du ihn wirklich kennst, dann spürst du ihn auch. Du spürst ihn tatsächlich. Hör zu, wenn ich brauche heute nicht mal meine Augen zu machen. Früher musste ich das, um das zu üben. Ich brauche heute nur 3 Sekunden an Jesus denken und ich spüre ihn von oben bis unten, rechts, links, vorne, hinten. Oh, dass wir ihn doch ähnlich kennenlernen mögen. Oh, dass wir unseren Gott ähnlich wirklich verstehen könnten. Er ist nicht schizophren. Der Gott im Alten Testament ist der gleiche Gott im Neuen Testament. Aber wie kann er doch? Übrigens, heute Vormittag habe ich gesagt, im 4. Mose 33 steht das von der Herrlichkeit Gottes. Ich korrigiere mich, es steht im 2. Mose 33. Ein lieber Bruder ist zu mir gekommen und hat gesagt, das war der 2. Mose. Danke, danke, danke, danke. Das war sehr lieb von dir. 2. Mose 33. Aber jetzt steht es wirklich im 4. Mose. Im 4. Mose 15 von Vers 32 bis 35. Stell dir mal vor, im 4. Mose 15 von Vers 32 bis 35, da hat Gott selbst hineingeschrieben, wenn du am Sabbattag Holz aufsammelst, musst du gesteinigt werden. Bitte? Lieber Gott, gell? Jetzt stell dir vor, Gott selbst schreibt in die Bibel, dass wenn du am Sabbat Holz aufsammelst, musst du gesteinigt werden. Und derselbe Gott, der durch Jesus sich auf dieser Erde manifestiert, bricht ständig den Sabbat. Passt doch was nicht, oder? Gott selbst hat hineingeschrieben in seine Bibel, Ehebruch gehört gesteinigt. Und dann kommt Jesus, Gott in Fleisch, und dann bringen sie in Johannes 8 zu ihm eine Frau, die soeben im Ehebruch ertappt wurde, und sie sagen ihm, es steht geschrieben. Hey Jesus, Gott hat's hineingeschrieben, wir wollen dich mal testen, was machst du denn? Und Jesus sagt nichts. Ich verurteile sie nicht, ich setze sie frei. Wie kann Gott sagen, gesteinigt? Und dann sagt er, freigehen lassen. Wie passt das alles zusammen? Und wisst ihr, und was wir einmal verstehen müssen, und das ist für viele von uns so schwierig zu ergreifen, was wir verstehen müssen, es ist absolut unmöglich, Gott zu verstehen, wenn du ihn nicht durch Jesus Christus verstehen lernst. Und daher kommt ja meine Leidenschaft für Jesus, denn er ist der Einzige, der mir Gott zeigt, wie er wirklich ist. Das Alte Testament wird 1000 unbeantwortete Fragen für dich haben, bis du Gott in Jesus Christus siehst und sonst nirgendwo. Und als ich das erkannt habe, hat sich für mich plötzlich dieses riesenschwierige Puzzle gelöst. Bill Johnson hat Folgendes gesagt. Ich liebe diese Aussage. Bill Johnson hat gesagt, Hiob ist die Frage, Jesus ist die Antwort. Hiob ist die Frage, Jesus ist die Antwort. Und mit unserem religiösen Denken gehen wir immer wieder zurück zu hunderten Fragen, die wir im Alten Testament haben und sagen, schau, schau, schau, schau. Und wir ignorieren Jesus und sein herrliches Werk die ganze Zeit. Nichts in der Bibel ergibt einen Sinn, bis du verstanden hast, dass sich alles geändert hat durch Jesus Christus. Aber wir haben unser Leben gelebt, als ob Jesus nur ein historisches Ereignis war, der ans Kreuz gegangen ist, damit wir meine Sünden vergeben werden und ich in den Himmel komme. Im Grunde genommen haben wir Christus zu dem reduziert, der mich in den Himmel bringt. Und nicht zu dem gemacht, der mir den Vater gezeigt hat. Jesus kam mir für viele verschiedene Gründe. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er kam, um die Verlorenen zu suchen. Aber der Aspekt, der am meisten ignoriert wird, warum Jesus gekommen ist, er kam, damit ich endlich sehen kann, wie genial gut Gott ist. Er kam, damit ich endlich erkennen kann, dass Gott kein harter, kein strafender, kein herzloser Gott ist, sondern dass Gott ein Gott ist, der barmherzig hat, der Herzlichkeit hat, der liebt, der annimmt, der nicht verurteilt, der nicht kritisiert. Einen Glimmen doch werde ich nicht auslöschen, sagt er. Und ein geknicktes Rohr werde ich nicht brechen. Und ich habe immer wieder Leuten gesagt, die gekämpft haben, weil sie mit Religiosität so falsch aufgezogen wurden und das Herz verkrampft und verkorkst wurde. Diesen Leuten habe ich immer gesagt, hör zu, hör einmal auf, 3 Monate lang deine Bibel zu lesen. Hör auf damit. Was? Der Reinhard sagt, hör auf, Bibel zu lesen? Nein, nein, ich bin noch nicht fertig, geht noch weiter. Ich habe gesagt, hör auf, mal 3 Monate lang die Bibel zu lesen und lies absolut nichts mehr außer die Evangelien. Wisst ihr, ich persönlich bin überzeugt, jeder Christ, was immer du auch in der Bibel liest, aber du sollst immer ein bisschen von den Evangelien lesen. Denn das siehst du Jesus und das siehst du Gott. Und dann sage ich Ihnen folgenden, 3 Monate liest du gar nichts, nur die Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, gehst du ständig durch und dann hörst du auf, versuchen zu verstehen, was er alles gesagt hat. Denn viele Dinge, die Jesus gesagt hat, verstehst du hier gar nicht. Er sprach in Gleichnissen und wir wollen die Gleichnisse auslegen in unserer europäischen, westlichen Kultur, die er gar nicht in unsere Kultur hineingesprochen hat. Was ist das Öl in der Lampe der 10 Jungfrauen? Die meisten Gleichnisse haben wir nicht mal verstanden, weil wir versuchen, sie auf unseren rationalen, westlichen Denken zu verstehen. Wenn Jesus heute hier wandeln würde in Deutschland, der würde nicht die gleichen Gleichnisse sagen. Sie wird die Gleichnisse erzählen, die für dich einen Sinn ergibt. Durch die Gleichnisse hat Jesus doch Wahrheiten erzählt, um in dieser Kultur Wahrheiten hineinzubringen. Die Wahrheiten sind dieselben, nur die Geschichten hätte er anders erzählt. Und wisst ihr, und dann sage ich den Leuten, wenn du, nimm dir mal 3 Monate Zeit und mach dir nicht hunderte Kopfzerbrechen, was Jesus alles gesagt hat, was er nicht gesagt hat, was du verstehst, was du nicht verstehst. Mach mir einen Gefallen, 3 Monate lang lest du die Evangelium durch, jeden Tag, immer wieder, immer wieder. Und du schaust nur auf Jesus. Schaust auf das, was er getan hat, schaust, wie er gelebt hat, schaust, wie er gehandelt hat. Schau ihn an und jedes Mal, wenn du siehst, wie genial er ist, stoppst. Du drückst die Pause, Basti, und sagst, das ist Gott, das ist Gott. Das ist Gott. Wow, das ist Gott. Denn er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Nur in Jesus Christus wirst du Gott wirklich verstehen und auch erleben können. Und wenn ich das Leben Jesus anschaue, wenn ich schaue, was er getan hat, wie er gelebt hat, wenn ich schaue, dass jeder, der zu ihm kam und krank war, den hat er geheilt, dann drücke ich die Pause, passt das, dann sage ich, wow, Gott will ja wirklich jeden heilen. Und wenn ich sehe, wie er nicht verurteilt und gerichtet hat, sondern geliebt hat, sage ich, wow, er verurteilt ja wirklich nicht und richtet nicht. Und wenn ich sehe, wie den Zachäus gelobt hat und eingekehrt ist bei ihm, der eigentlich ein Gauner war, und bevor Zachäus über Buße getan hat, ging er schon nach Hause zu ihm zum Essen, sage ich, wow, der mag den Sünder ja wirklich. Und so habe ich begonnen, Gott zu ergreifen und Gott zu verstehen in Jesus Christus. Du kannst Gott sonst nicht verstehen. Und wir müssen unbedingt immer wieder uns selbst zu dem Punkt bringen, dass wir einfach auf Jesus schauen und sagen, wie hat Jesus uns das Leben gezeigt? Wie hat er uns vorgelebt zu leben? Und jedes Mal, wenn wir in Jesus sehen, wie er gelebt hat, müssen wir einen Stopp machen, müssen wir im Herzen meditieren und müssen wir sagen, das ist Gott. Und wenn wir mal verstehen, dass alles in der Bibel deutet immerhin auf ihn, auf Jesus. Und wenn du mal die Bibel so beginnst zu lesen, dann wirst du sehen, wie Gott genial ist. Dann kannst du gar nicht mehr glauben, dass Gott nicht nur gut ist. Kannst du gar nicht. Was waren die zwei Dinge, die Jesus ständig konfrontiert hat? Unglauben und Religiosität. Warum hat er Unglauben so konfrontiert? Warum hat ihn der so frustriert? Ach, ihr verrücktes Gesindel. Wie lange muss ich noch bei euch bleiben, ihr Ungläubigen? Wenn du studierst, warum Jesus den Unglauben ständig konfrontiert hat, aus einem simplen Grund, ich habe so viel für sie und die nehmen es nicht. Und verwehren die anderen auch noch, dass die anderen das auch noch kriegen. Oh, ihr hartes, ungläubiges Herz, kann nicht ergreifen, wie gut ich bin. Und die Religiösen hat er genauso aus demselben Grund konfrontiert. Ihr legt den anderen Lasten auf, die nicht mal ihr tragen könnt. Ihr tragt sie nicht, ihr rührt keinen Finger an, aber die anderen legt ihr die Lasten auf. Und wisst ihr, und wenn wir lernen, Jesus anzuschauen, auf Jesus zu blicken, darum sagt uns der Hebräerbrief hier, schaut hin auf den Anfänger und wer hat einen Glauben angefangen? Wer schaut auf wen? Auf den Anfänger und? Hört zu, unsere Religion hat uns das erzählt. Jesus ist der Anfang deines Glaubens. Und dann strudelst du dich 40 Jahre durch in deinem Christenleben, rackerst dich kaputt und am Ende kommst du in den Ehenhimmel. Und dann gibt es in der Braut kein Schrei mehr, Maranatha, Maranatha, Maranatha, mein Herr, komme. Außer wir sind frustriert, deprimiert, fühlen uns als Opfer und wir haben das Leben satt. Wo ist die Braut, der es richtig gut geht? Richtig gut, alles ist rund, alles geht gut, ich bin gesegnet, alles ist super. Aber im Herzen ist ein Schrei, Maranatha, Maranatha, Maranatha, mein geliebter Jesus. Dieser Schrei fehlt heute im Leben der Braut. Warum fehlt dieser Schrei Maranatha im Leben der Braut? Ich kenne so viele Menschen. Ich saß am Sonntagabend beim Tisch gegenüber einer Frau, die sagte, mein Herz schreit, Maranatha, Maranatha, Jesus, komm doch bald. Und dann brach eine kleine Diskussion aus. Und die andere sagte, nein, wir haben noch so viel zu tun. Nein, wir haben noch einen Auftrag. Nein, wir müssen noch was ändern in dieser Welt. Und die sagte, nein, dieses Chaos will ich nicht mehr. Das Chaos ist mir zu viel. Und der Genderism und der Hope, nein, nein, nein. Und ich dachte mir, schon wieder eine, die nur Maranatha schreit, weil sie dieses Chaos nicht mehr will. Wo ist die Braut, die vom Herzen schreit, Maranatha, aber es geht dir gut? Wo ist die Braut, die schreit, alles habe ich in Christus, wow, ich bin gesegnet, ich habe keine Sorgen, alles, was ich tue, blüht und gedeiht, es geht mir wahnsinnig gut. Aber wenn ich die Augen schließe und an meinen Jesus denke, dann brüllt alles in mir, Jesus, Jesus, Jesus, Maranatha, ich habe Sehnsucht nach meiner geliebten Braut. Und weil wir Gott gar nicht erkannt haben, tun wir uns auch so schwer, vom Herzen diesen Schrei zu haben, mein Geliebter. Und darum, meine lieben Freunde, wir müssen uns immer wieder hinbringen zu dem Punkt, wo wir sehen, dass wir können den guten, gewaltigen, genialen Gott niemals ergreifen, außer wir lernen ihn durch Jesus Christus kennen. Er ist der Einzige. Wisst ihr, ich habe Folgendes, eine Sache gelernt, die so simpel ist. Leute fragen mich immer wieder, Reinhard, wo hast du das gelernt? Ich habe gesagt, von Jesus. Reinhard, wie kannst du so hingabevoll leben? Von Jesus. Reinhard, warum bist du so großzügig? Jesus. Egal, welche Frage du mir stellst, die Antwort ist immer nur Jesus. In ihm habe ich gesehen, wie gut Gott ist. In ihm habe ich gesehen, wie genial Gott ist. In ihm habe ich den unsichtbaren Gott ähnlich entdecken dürfen. Und wenn wir lernen, durch Jesus Christus zu sehen, wie genial Gott ist, hör zu, alles, was du in Gottesbild hast, wenn du es nicht in Christus gesehen hast, bitte gib es aus deinem Leben. Ich sage das jetzt noch einmal. Alles, was du in deinem Herzen als Gottesbild hast, wenn du es nicht durch Jesus hast, bitte gib es aus deinem Leben. Denn wenn Gott unsichtbar ist und nur in Christus sichtbar wird, dann kannst du ihn eben nicht anders sehen. Und das ist der Fehler, den wir gemacht haben. Wir versuchen ständig Gott zu verstehen, zu erkennen, aber wir erkennen ihn nicht durch Jesus. Wir kennen ihn durch diese Bibelstelle und durch jene Bibelstelle und die andere Bibelstelle. Und dann lesen wir hier was und dort was, auseinander zerrissen. Und dann denken wir, ah, siehst, aber doch, aber schau, was ist mit dieser Stelle? Wisst ihr, ich habe eine Entscheidung getroffen, die ganz simpel ist. Egal, welche Bibelstelle es ist, wenn sie nicht hineinpasst in das, was Jesus für mich getan hat, dann verstehe ich sie nicht. Eigentlich nicht kompliziert, oder? Egal, welche Bibelstelle ich versuche zu verstehen, wenn ich sie nicht verstehen kann durch das, was Jesus mir gezeigt hat und Jesus getan hat, dann sage ich, verstehe ich nicht. Drum gibt es so viele Bibelstellen, die ich nicht verstehe und die gescheiten Prediger aber alle verstehen. Ich verstehe sie aber nicht. Und ich habe mich entschieden, wenn sich durch den neuen Bund, durch das, was Jesus Christus getan hat für mich, durch sein Leben, seinen Tod, seine Beerdigung, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt, wenn alles das, was er für mich getan hat, egal welche Bibelstelle, wenn sie da nicht hineinpasst, dann lasse ich sie einfach stehen. Ich lasse sie einfach stehen, es macht mir keinen Stress mehr. Ich brauche nicht alles verstehen, aber eins verstehe ich. Er ist genial, er ist gut, er ist herrlich, das hat er mir in Jesus gezeigt. Und was er mir in Jesus gezeigt hat, das weiß ich, das ist er. Ich denke, die ganzen Opfer im Alten Testament, in Wirklichkeit, es geht alles nur um eines, nur um ihn. Schau mal diese Bibelstelle an. In Kolosser 2, von Vers 16 bis Vers 17. Kolosser 2, 16 bis 17. So lasset euch von niemand richten wegen Speise oder Trank, oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Mit anderen und simplen Worten, alle diese Schattenbilder, die du siehst im Alten Testament, Sabbat und Feiertage und Feste und immer wieder werde ich gefragt, Reinhard, sollen Christen das Passafest feiern? Meine Antwort ist immer die gleiche, Christen sollen Jesus feiern. Feier, was du willst, mach, was du willst. Geh nach Hause, schlachte dein Lamm ab, wenn du willst und steh mit, iss es stehen, wenn du willst, mach, was du willst. Ich meine das im Ernst, mach, was du willst. Feiere, was immer du feiern willst, feier doch. Wenn du alle jüdischen Feste, ich habe einen geistlichen Sohn und eine geistliche Tochter, die wurden vor nicht so langer Zeit überzeugt, dass wir alle diese Feste wieder feiern müssen. Ich sage, feiern, was ihr wollt. Solange es gutes Bier gibt, wenn ich zu Hause nach euch zu Hause komme, feiert ihr doch, was ihr wollt. Wann hören wir Christen endlich auf, einander zu verurteilen? Wisst ihr, wie genialst, aber genialst wir in Brasilien die Pandemie gemeistert haben? Genialst. Ich sage euch was, genialst. Alle haben zugesperrt, wir haben aufgemacht. Unsere prophetische Schule wurde verboten. Von der Regierung war es verboten, sich zu versammeln. Wir haben sie gemacht. Dann hat gesagt, was sollen wir jetzt tun? Wir müssen jetzt dieses Jahr die Schule schließen. Ich habe gesagt, Daniel, eine Schule des Übernatürlichen wird wegen einem Virus geschlossen. du hast recht. Wir zogen die Schule durch, der jüngste Schüler war 17, die älteste war 74. Wir machten alle 8 Wochenende durch, obwohl sie verboten waren. Uns wurde gedroht mit Anzeigen, mit Gefängnis, mit alles, was weiß ich, was alles. Und dann kam die große Frage der Maske und danach die große Frage der Impfung. Und jeder hat zu mir gesagt, Reinhard, positioniere dich. Ich habe gesagt, ja, ich habe mich positioniert, Jesus. Ich habe mich positioniert. Und Leute sagten, Reinhard, Masken tragen oder nicht Masken tragen. Und ich habe gesagt, jeder wie er will. Und dann sagte die eine, die Regierung unterordnen. Die andere sagt, ich bin frei in Christus. Und ich habe gesagt, jeder wie er will. Aber Reinhard, du musst Stellung beziehen. Habe ich bezogen. Jeder wie er will. Und ich weigere mich von den Maskengegnern und von den Maskenträgern eine Position. Ich weigere mich bis heute. Weißt du warum? Paulus sagt klipp und klar zu den Römern und zu den Korinthern, verurteile deinen Bruder nicht, hör auf mit diesem Mist. Wenn sein Gewissen das sagt, dann erlaube ihm das zu tun. Und wenn sein Gewissen dieses sagt, dann erlaube ich ihm zu tun. Und ich habe von Anfang an gesagt, niemand, der hier Maske tragen will, der wird unter Druck gesetzt, er soll keine Maske tragen. Niemand. Wir werden dich ehren, wir werden dich schätzen, wir werden dich lieben, wir werden dich akzeptieren, wir werden Abstand halten, wenn du willst. Aber niemand, der keine Masken tragen will und umarmen will, der wird auch hier unter Druck gesetzt. Das tun wir nicht. Und wisst ihr, alle Leute haben gesagt, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Logisch funktioniert, wenn wir lernen, dass Jesus das Zentrum ist, dann können wir einander lieben, achten und schätzen und annehmen. Es funktionierte perfekt bei uns. 170 Leute in einen Raum hineingedrängt, mit dem Covid herumgegeistert, mitten im Raum. Masken, nicht Masken vermischt. Jeder liebte jeden, jeder achtete jeden, jeder ehrte jeden. Meine lieben Freunde, denkt ihr nicht, dass Zeit wird, dass Gemeinde so lebt? Warum müssen wir immer darauf bestehen, dass wir Recht haben? Wer hat Recht? Recht hat der, der gelernt hat, nach seinem Gewissen Jesus nachzufolgen. Der hat Recht. Und wie machten das wirklich so? Es war so genial zu sehen. Und dann kam die Impfung. Reinhard, positioniere dich. Ich habe mich positioniert. Jesus ist meine Position. Aber ja, nein. Und ich habe dasselbe gesagt. Jeder handelt nach seinem Gewissen. Ich habe es in der Schweiz gesagt. Wisst ihr, was meine Lieblingstaste auf meinem MacBook ist? Die Löschen-Taste. Meine Lieblingstaste. Delete. Löschen. Ich habe alle diese Verschwörungs-E-Mails bekommen und ich habe kein einziges aufgemacht und gelesen. Ich habe auf kein einziges Link geklickt, wo mir gesagt wird, was alles hinter diesen ganzen Sachen steht. Hör zu, meine Information hole ich mir lieber vom Himmel und nicht von der Erde. Weil die Information der Erde, die ist nicht gut beeinflusst. Aber Reinhard, möchtest du nicht informiert werden? Ich bin ja auch informiert. Jesus sagt mir immer ganz genau, was geschieht. Warum sind wir so darauf bedacht, alle unsere Informationen von einem System zu bekommen, von dem wir gar nicht Teil sein sollen? Ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Und darum für mich. Und dann sagen Leute, aber Reinhard, du sollst doch ein bisschen was lesen. Ich sage, das tut meinem Herz nicht gut. Wisst ihr, was ich gelernt habe, was mein Herz nicht gut tut, das lasse ich nicht rein. Viele von euch würden viel besser schlafen und hätten viel weniger Angst, wenn ihr viel öfter die Löschentaste gedrückt hättet, bevor ihr es aufgemacht hättet. Das verspreche ich euch. Und wisst ihr, dann kam die Impfung und die sagten, Reinhard, da ist was, was ich, was alles drin und der Körper wird genetisch feindlich. Aber hast du keine Angst? Angst lebe ich nicht, ich lebe im Glauben. Aber solltest du nicht informieren? Nein. Ich will gar nicht wissen. Aber was tust du? Ich tue das, was mir mein Gewissen sagt. Bist du für oder gegen die Impfung? Ich bin weder für noch gegen die Impfung. Ich bin dafür, dass du das tust, was dein Gewissen dir sagt. Und Daniel hat gesagt, Dad, ich will mit dir nach Europa letztes Jahr im Dezember, aber sie lassen mich nicht rein ohne Impfung. Ich steige im Dezember in Flieger ein, mit oder ohne dir. Die Sache musst du lösen. Ich lasse mich impfen. Ich fliege. Als Europäer lassen sie mich rein, ich fliege. Und er ließ sich impfen. Doppelt. Und er hat niemals von mir nur eine Anmerkung bekommen, dass das nicht gut war. Denn ich bin so überzeugt, wenn Christus und Jesus das Zentrum wird, wenn wir sehen durch Jesus, wie gut und wie herrlich Gott ist, wenn wir durch ihn den Vater sehen, dann sehen wir, dass wenn wir urteilen, nicht mehr dem Gott gemäß leben, von dem wir wissen, dass er nur gut ist. Und das hat er uns doch gelehrt. Hört auf zu richten, hört auf zu urteilen, klagt einander nicht an. Und wenn ich zurückschaue, die 2 Jahre der Pandemie, es gab bei uns diese Verurteilung nicht. Jeder respektierte jeden und niemand von der Kanzel nahm sich die Freiheit heraus, zu sagen, was getan werden muss. Außer jeder darf tun, was er will. Ich bin überzeugt, die Christen werden heute viel vereinter noch, als sie es sind in vielen Ländern dieser Welt, wenn sich diejenigen, die in Leiterschaft stehen, gesagt hätten, niemand verurteilt niemand, jeder tut, was er will und keiner positioniert sich. Aber diesen Mut haben wir nicht gehabt. Weil wir haben Angst gehabt, dass wenn wir uns positionieren, dann haben wir den gegen uns, also wenn wir uns hier, wisst ihr, das ist doch so, was, wie, ich schluck mal tief. Denk mal, als ich erkannt habe, dass Gott die Menschen mehr liebt als irgendein Wesen dieser Welt, mehr als irgendein Wesen dieser Welt liebt Gott den Menschen und Gott erlaubt den Menschen, freie Entscheidungen zu treffen, sogar Entscheidungen, die den Menschen selbst zerstören und er greift nicht ein. Als ich das erkannt habe und mir plötzlich bewusst wird, dass Gott nicht dieser Micromanaging Control Freak ist, dieser Control Freak, der alles manipulieren, kontrollieren muss, der niemand Freiheit erlaubt, als ich erkannt habe, dass Gott liebt jeden einzelnen Menschen so tief und er weiß, dass die Entscheidungen, die der Menschen treffen, die der Menschen trifft, furchtbar sein wird, Konsequenzen werden katastrophal sein, er zerstört sein eigenes Leben und das Leben des anderen und er steht zurück und schaut zu. Das tut er. Denkst du wirklich, dass Gott Freude hat von dem, was viele von uns tun? Denkst du wirklich, dass Gott Freude hat, wenn ein kleines Kind missbraucht wird? Es zerreißt ihm das Herz in Millionen Stücke. Aber Gott greift nicht ein. Warum greift er nicht ein? Die Himmel sind des Herrn, sagt Psalm 115. Aber die Erde hat er den Menschen Söhnen gegeben. Und wir Menschen, wir sind verantwortlich für was auf dieser Erde geschieht und Gott greift nicht ein. Und wenn Gott uns Menschen diese Freiheit gibt, in dem Augenblick, wo wir unseren Mitmenschen diese Freiheit nicht geben, machen wir uns besser als Gott. Und wisst ihr, warum wir einander so sehr manipulieren und so sehr kontrollieren und immer darauf bestehen, ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe Recht, ich habe die Wahl, ich habe Recht, weil wir glauben, dass Gott genauso ist. Wir glauben, dass Gott dieser Control-Freak ist, der immer darauf besteht, dass was er will, geschieht. Hör zu, wenn immer geschehen würde auf dieser Erde, was Gott will, dann wäre diese Gemeinde nicht in diesem Chaos. Wenn immer geschehen würde auf der Erde, was Gott will, dann würde jeder Christ jeden anderen bedingungslos lieben. Jeder würde sein Leben opfern für den Nächsten. Da würde es keine Kritik geben, das ist der Wille Gottes. Da würde es keine Krankheit geben, keine Ablehnung geben, da würde es keine Lieblosigkeit geben. Da würde es nur eine Erde geben, wo jeder jeden bedingungslos liebt und sich für den anderen hingibt. Das hat Jesus uns gelehrt. Aber da, weil Gott nicht dieser Control, manipulierende Gott ist, sondern der Gott ist, der uns Menschen Freiheit gibt, sieht es eben auch so aus. Und als ich verstanden habe, wow, er ist so genial, er lässt mich missbauen und dann schlagt er mich nicht kaputt, habe ich gesagt, okay, dann lasse ich alle anderen auch missbauen und schlage sie auch nicht kaputt. Könnt ihr euch erinnern, was ich vorhin wieder gesagt habe? So wie du Gott erkennst in deinem Herzen, so wirst du ihn erleben und so wirst du andere auch behandeln. Stell dir vor, wenn wir alle erkennen würden, er ist gut, er gibt mir Freiheit, er erlaubt mir Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich Fehler mache, dann ist er nicht hier und sagt, sondern sagt er, machen wir es nochmal. Machen wir es nochmal. Ich liebe den Lukas Kapitel 15, die Geschichte vom verlorenen Sohn. Liebe, liebe diese Geschichte. Im Lukas Kapitel 15 geht es eigentlich nicht um Bekehrung. Es geht darum, dass der Sohn, der bereits beim Vater war, weggegangen ist vom Vater. Und was tun wir? Auf keinen Fall lassen wir das. Wir setzen Druck, wir manipulieren, wir erlauben die Leute nicht, Fehler zu machen. Der Vater hat gesagt, okay. Nicht nur das, er gab ihm sogar das Erbe. Er gab ihm das Erbe und er ließ ihn gehen. Und erst als er sich entschied, zurückzukommen, lief der Vater ihm entgegen und umarmte ihn. Stell dir vor, wir würden einander diese Freiheit geben. Wir würden wachsen, wir würden blühen, wir würden gedeihen, wir würden eine intime Beziehung mit Gott haben, weil wir wissen, wow, er erlaubt mir, Fehler zu machen, er erlaubt mir, falsche Entscheidungen zu treffen. Wir würden einander auf dieselbe Art und Weise behandeln und wir würden ständig in unserer intimen Beziehung mit Gott wachsen. Wenn du überzeugt bist, dass Gott ein Gott dir, der dir keine Fehler erlaubt, du wirst niemals wachsen. Niemals. Wie wirst du wachsen, wenn du ständig Angst hast? Jemand, der ständig Angst vor Gott hat, wie soll der in Beziehung mit Gott wachsen? Das geht ja gar nicht. Aber jemand, der weiß, dass Gott genial ist, gut ist, liebevoll ist, erlaubt mir Fehler zu machen, erlaubt mir sogar Mist zu bauen, trotzdem hat er mich angenommen in Jesus Christus, er wartet ständig auf mich mit offenen Augen, ich darf sein, wer ich bin, dann brauchen wir nicht mehr Masken tragen. Wisst ihr, in Wirklichkeit, was wir erlebt haben in den letzten Jahren, dass uns Masken aufgezwungen wurde, das war in Wirklichkeit gar nichts anderes als das, was wir unser ganzes Christenleben schon getan haben. Hat mich jetzt niemand verstanden, oder doch? Dieses Maskentragen war ja nur ein äußerliches Zeichen von dem, was wir innerlich seit Jahrzehnten getan haben. Wir Christen haben gelernt, wie geht's dir gut? Alles okay? Ja, Maske. Wir Christen haben ja unter den größten Teil unseres Christenlebens laufen wir ja maskiert herum. Weil im Himmel will, wenn die mich ohne Maske sehen, dann wissen sie, wer ich wirklich bin. Und wenn die wissen, wer ich wirklich bin, dann mögen sie mich nicht mehr. Da kriege ich eine auf den Deckel, werde ich ständig gerügt. Also haben wir gelernt, unser Leben mit Masken zu leben. Aber jetzt kommt Jesus Christus und sagt, weg mit der Maske. In mir bist du neu, in mir bist du geliebt, in mir bist du angenommen, in mir brauchst du dich nicht verstecken. In mir darfst du im Licht wandeln, so wie ich im Licht bin. Und da gibt es Annahme, Reinigung, Vergebung und Liebe. 15:30 Uhr, wie ist das passiert?